immer zum Monatsende geht Ampere Tausende von Extrameilen und bietet Einblick, wo man sonst nicht überall kriegt. Während wir vor 4 Wochen eine exzessiv lange Reportage über Drum & Bass in der Schweiz gedroppt haben, geht es das mal ein bisschen intimer und vor allem ein bisschen langsamer zur Sache. Die Schweiz verfügt über eine blühende elektronische Musikszene, die oftmals nicht wirklich die Aufmerksamkeit kriegt, die sie eigentlich verdient hat. Unzählige Künstlerinnen und Künstler aus allen Ecken der elektronischen Musik arbeiten in der Alpennation passioniert an ihrem liebsten Hobby oder wie im Fall vom Gast von diesem Special an ihrer professionellen Karriere. Die Folge von Ampere dreht sich um einen Produzent und DJ namens Dandara aus Basel und geht der simplen, aber relevanten Frage nach, ob und wie es in der Schweiz möglich ist, von elektronischer Musik zu leben, vor allem wenn man Sachen macht, die sich ein bisschen abseits vom Radar befinden. Der Dandara macht so ziemlich alles, was sich im Dunstkreis von Downtempos, Low House und Weltmusik bewegt. In den nächsten 55 Minuten erzählt er uns, wie er seinen Alltag als Underground-Künstler bestreitet und welche Herausforderungen er zu meistern hat, um in der Schweiz von elektronischer Musik zu leben. Wir gehen das mal ein bisschen tropischer und exotischer mit der Selection. Ich bin der Benni und wünsche viel Spass beim dritten Special von Ampere hier auf SRF Virus. Tunes direkt am Anfang. Vorher ist gerade Maria Rita mit Cantico Brasileiro Nummer 3 gelaufen. Der perfekte Soundtrack für einen Farbtupf im urbanen Dschungel. Weiter geht's mit Moringa Powder von Kungs. Bass Music mit träumerisch-energetischen Vibes auf dem Londoner Label X Local. Ampere. Elektronisch. Immer handpflückt. Extraordinär zum Start von dem Ampere-Special bewegen wir uns in den ersten Interviewblock mit dem Dandara aus Basel. Wir haben uns in seiner Küche getroffen, zusammen gekocht und als erstes Mal darüber geredet, wer er überhaupt ist und wie es dazu gekommen ist, dass er als DJ und Produzent in der Schweiz von elektronischer Musik leben kann. Wir steigen in die Zeitmaschine und fragen gerade drauf los, wer bist du und was machst du? Ich bin Dominik aus Basel. Ich mache Musik unter dem Künstlernamen Dandara. Ich bin dort aktiv als DJ und Musikproduzent und probiere eigentlich mit dem mein Leben irgendwie zu füllen, so gut es geht. Wie ist Dandara entstanden? Dandara ist eigentlich aus einer Notwendigkeit entstanden, weil ich ein anderes Projekt hatte, bevor ich als Dandara Musik gemacht habe. Und ich habe mich dort sehr festgefahren und bin sehr an einem Punkt gewesen, wo es mir keinen Spass mehr gemacht hat. Ich habe ihn weiter gewusst und habe dann eigentlich aus eben so einer Notwendigkeit heraus probiert, etwas Neues zu kreieren, etwas, was mir wieder Spass macht, wo ich wieder mein ganzes Herzblut reingeben kann. Und habe dann angefangen, eigentlich so die Downtempo-Musik zu machen, viele traditionelle Einflüsse in dieser Musik drin. Und habe dann gemerkt, dass es mir mega Spass macht und ich mich viel freier fühle eigentlich in dem Metier. Wofür steht Dandara? Also Dandara ist für mich eigentlich so ein Ausdruck für so ein bisschen Kämpfer-Natur. und kulturelle Überbrückung. Also der Name Dandara kommt von einer Freiheitskämpferin aus Brasilien. Sie ist im 18. Jahrhundert, glaube ich, das gewesen, in der Sklavenbefreiung in Brasilien eine sehr grosse Person gewesen. Und der Name hat mir noch sehr gefallen mit der Story dazu. Ich habe probiert, mich aus dieser Gefangenschaft, von dieser Musikszene, die ich vorher drin war, zu befreien und wirklich so für meine Freiheit in der Musik zu kämpfen. Und habe auch das den Namen gewählt und probiere eigentlich so interkulturelle elektronische Musik zu machen. Also Fokus auf elektronisch, aber eigentlich in jedem Song probiere ich aus irgendeiner Region aus der Welt etwas einzubauen. Welche Meilensteine gibt es in deiner Karriere zu verzeichnen? Also ich denke, der erste Meilenstein ist eigentlich gerade am Anfang gekommen. Ich habe mega Glück gehabt, dass ich über gewisse Kanäle repostet worden bin. Wirklich mit dem ersten Song in der ersten Woche und habe innerhalb von vielleicht einem Monat mehr Followers gehabt, als ich vorher je gehabt habe mit einem anderen Projekt. Das war für mich schon der erste so Meilenstein gewesen, wo wirklich so war, wow, da bin ich auf irgendeine Goldmine gestoßen. Und danach dann sicher, wo ich angefangen habe davon zu leben. Und das war gleichzeitig meine erste Südamerika-Tour. Das sind sicher so Mini-Meilensteine. Wenn und aus welchen Gründen hast du die Entscheidung getroffen, von der Musik zu leben? Ich habe als Lehrer geschafft und wollte mal eine Pause machen und mal ein bisschen Zeit für mich haben und reisen. Und so von dem Moment, an dem ich gekündigt habe, bis zu dem Moment, wo mein Flug gegangen ist, ist dann da entstanden. Also, als ich gekündigt habe, hat es dann da gar nicht gegeben. Und in diesen 6 Monaten zwischen Kündigung und Flug ist eigentlich, habe ich das ganze Projekt gestartet und ist der ganze Hype losgegangen. Das heisst, meine Reise nach Südamerika ist eigentlich eine Tour geworden. Ich habe dann in diesen 7 Monaten, glaube ich, 30 Gigs gespielt in Südamerika. Und als ich zurück bin, habe ich gemerkt, hey, ich habe so viele Anfragen mit guten Gagen, wo ich das Gefühl habe, hey, das reicht mir eigentlich zum Leben. Und dann habe ich gefunden, hey, jetzt ist der beste Moment, ich habe keine Verpflichtungen. Let's do it. We'll be right back. Ampere. Dein Stromstoss. SRF 4. Tunes vom Mann der Stunde. Das ist eine Produktion von Dandara gewesen, namens Uivando. Ich glaube, einer meiner Lieblingstracks von ihm. Dem uns der Dandara im letzten Talkblog eine gute Grundlage gegeben hat, seine Lebensumstände als Musiker in der Schweiz nachzuvollziehen, geht es in den nächsten Minuten tiefer in die Materie. Wir gehen also zurück in seine Küche und hören ganz genau an. Welche Erwartungen hast du an die Lebenssituation gehabt, die du jetzt hast? Ich habe, seit ich vielleicht 14 war, eigentlich immer so als Lebenstraum mir gedacht, irgendwann mal, wenn du 50 bist und genug Geld auf der Seite, dann kannst du mal nur noch Musik machen und einfach das machen, was dir Spass macht. Also ich habe wieder, das war so mein Lebensziel gewesen. Und vom einen Tag auf den anderen dort zu sein, natürlich, ich bin nicht reich davon, überhaupt nicht, aber ich kann davon leben, meine Rechnungen zahlen, ist dann unglaublich toll gewesen. Also die Erwartungen sofort erfüllt. Ich habe so viel Spass gehabt, ich habe Gigs gespielt, ich habe mich super gut gefühlt. Für die erste Zeit auf jeden Fall. Wie fühlt es sich an, ein kreatives Hobby, eine Passion zum Beruf zu machen? Also es war wie mein Traum gewesen, das Hobby als Beruf auszuleben. Und am Anfang war es ein sehr gutes Gefühl gewesen. Ich habe mich super gefühlt, ich kann jeden Morgen aufstehen und machen, was ich will. Ich habe Musik gemacht, jeden Tag so viel Musik gemacht und bin voll inspiriert gewesen, motiviert gewesen. Also es ist eigentlich, ich kann mich nicht beklagen. Eigentlich. Aber das ist dann halt auch etwas, was relativ schnell verfliegt. Schnell kommt auch dort ein Alltag rein. Und mittlerweile muss ich sagen, dass ich eher struggle damit. Also ich habe recht Mühe, probieren noch ein normales Leben zu führen. Weil alles dreht sich in jedem Moment um mein musikalisches Projekt, um meine Berufung, um meinen Job sozusagen. Es klingt so, man macht sein Hobby zum Beruf, aber durch das, was halt viele nicht bedenken, ist, man verliert sein Hobby. Und Musik ist über Jahre lang das gewesen, was ich jeden Tag gemacht habe. Nach dem Arbeiten, nach der Schule, in jeder freien Minute wollte ich Musik machen und habe meine freie Zeit für das nutzen. Und jetzt ist aber der Punkt da, dass ich immer Freizeit habe, konstant. Und irgendwie muss ich probieren, die Zeit produktiv zu nutzen. Und das ist relativ schwierig, wenn man keinen guten Ausgleich mehr hat. Wie gesagt, kein Hobby mehr. Ich kann nicht mehr alles zum Musik machen, zum Spass. Das funktioniert fast nicht mehr. Also es ist sehr schwierig mittlerweile. Was denkt dein privates Umfeld von deiner Lebensentscheidung? In meinem privaten Umfeld habe ich eigentlich keine schlechten Reaktionen gehabt bis jetzt. Es gibt einige, die das Gefühl haben, ich bin Star und verdiene keine Ahnung wie viel Geld. Denen muss ich immer ein bisschen aufzeigen, so hey, es ist im Fall eher umgekehrt. Also ich lebe sehr klein am Fuss. Und dann gibt es aber auch die, die halt sehr so den Mut bewundern und das auch bewundernswert finden und so mir immer sagen, so, ich wünschte, ich könnte auch. Hast du je an deiner Entscheidung gezweifelt? Ich habe momentan viel Zweifel an dieser Entscheidung. Nicht im Sinne von, es ist dumm, dass ich sie getroffen habe, aber ist jetzt immer noch die richtige Entscheidung? Sollte ich es immer noch so weitermachen? Wie gesagt, es kommt der Punkt, wo alles zu einem Alltag wird, egal wie toll es ist. Und wenn man halt nur mit seinem eigenen Projekt arbeitet, kommt sehr schnell auch ein grosser Druck. Und der Druck kann zum Teil auch produktiv, zur Produktivität führen. Aber sehr oft ist es eher im Gegenteil, bei mir zumindest, dass ich halt wirklich gestresst bin und dann in eine Blockade komme und gar nichts mehr mache. Und dann wirklich so denke, so, hey, eigentlich ist es mir besser gegangen, bevor ich nur Musik gemacht habe. Thank you. Die Vibes bleiben konsequent tropisch mit einem Hauch von Fernweh. Vorher ist ein weiterer Tune von Dandara namens I Know gelaufen, und zwar exklusiv hier bei Ampere. Next up ist der Track Manguana vom Engländer Face Action. Garantiert Tanzbeimaterial für Leute, die den Herbst im Tropenhaus verbringen. We'll be right back. den Feel Good Sounds von der Insel gibt es Feel Good Sounds aus dem Norden. Bellaboo übernimmt dort Airwaves mit den Tracks The Hours auf einem von unseren liebsten Labels, Studio Barnhaus aus Stockholm. We'll be right back. nach den trippigen Klängen von Ramsey plaudert unsere VIP wieder aus dem Nähkästchen. Der Dandara erläutert in den nächsten Minuten, wie er sich motiviert, täglich kreativ zu sein und wie das Ganze mit dem Guap bzw. mit dem Batzen so aussieht bei ihm. Ampere auf SRF Virus. Woher nimmst du die Inspiration und vor allem auch die Motivation, täglich kreativ zu sein? Tägliche Kreativität könnte ich gar nicht mehr unterschreiben, dass es bei mir der Fall ist. Also ich probiere mich immer zu motivieren, aber es ist mittlerweile sehr schwierig. Oft ist Druck eine Motivation, aber eine sehr schlechte Motivation. Und dann gibt es wieder Phasen, wo ich mich einfach super inspiriert fühle, weil ich nicht sagen kann, woher das kommt, wo es einfach läuft. Und dann gibt es wieder Phasen, die eher länger sind, wo wirklich ein Kampf ist, mich vor einen Laptop zu setzen und etwas zu machen. Was ich immer probiere, ist draußen sein und in der Natur sein, um mich zu inspirieren. Und was ich auch viel mache, ist probieren, losgelöst von elektronischer Musik, mich kreativ auszuleben. Also ich lerne im Moment Klavier zu spielen und ich spiele viel Gitarre und probiere einfach dort irgendetwas Kreatives oder ja, etwas Kreatives zu machen, ohne den Druck zu spüren. Und dann durch das wieder Lust bekommen, Musik zu machen, die für mich als Dandara brauchbar ist. Jetzt mal Real Talk. Kann man in der Schweiz mit elektronischer Underground-Musik überhaupt überleben? Ich denke, bei so einer gewissen Grösse von Artists ist es sehr schwierig. Auch bei mir, ich habe einen sehr, sehr bescheidenen Lebensstil. Also ich habe lange sehr günstig gelebt. Ich lebe mittlerweile immer noch recht günstig. Ich gehe nicht in die Ferien, ich habe kein Auto. Ich leiste mir eigentlich nichts. Also ich lebe wirklich am Limit. Tönt jetzt so, als müsste jeder ab umdrehen. Kann mal der Fall sein, aber ich lebe wirklich so, dass ich meine Rechnungen knapp zahlen kann. Und wirklich so, es reicht. Sagen wir so, es reicht. Aber es ist sicher sehr schwierig. Gerade wenn man nicht international spielen kann, ist es fast unmöglich. Etwas, was ich ungern frage, was aber definitiv für viele Zuhörer ein sehr interessanter Punkt ist, wäre, wie du mit der finanziellen Unsicherheit umgehst, die dein Alltag mit sich bringt. Also mit meinen Finanzen habe ich das Glück, dass ich früher als Lehrer geschafft habe. Und als Lehrer kann man recht easy Stellvertretungen machen. Das heisst, ich kann mal einen Tag, ich kann mal eine Woche pro Monat, ich kann mal einen Monat lang fix arbeiten und habe einen recht guten Lohn dort. Das heisst, das ist wie mein Plan B, das ist mein Safety Net. Das hilft sicher sehr, dass ich weiss, falls mal keine Gigs mehr kommen, falls wirklich der Geldfluss stoppt, ich kann jederzeit arbeiten. Das ist natürlich immer so der Last Resort, aber es würde gehen. Das ist so meine absolute Absicherung. Und sonst ist es wirklich so, dass ich probiere, halt so gut wie möglich vorauszuplanen. Dass ich schaue, dass wenn ich merke, hey, nächsten Monat sind wirklich wenig Gigs, dass ich dann halt vielleicht selber probiere, mir etwas zu organisieren, dass ich mit meinem Agent rede, dass er vielleicht kann schauen, dass dort noch ein bisschen etwas zustande kommt. Viele Kids und passionierte Künstlerinnen und Künstler träumen von dem Lifestyle, den du feierst. Das ganze Narrativ klingt doch eher glamorous auf den ersten Blick. Inwiefern entspricht der Way of Life den Erwartungen? Ich habe mir halt immer vorgestellt, dass man, wenn man nur noch das macht, was eben seine Passion ist, was sein liebstes Hobby ist, dass man dann glücklich ist. Dass das so die Erfüllung ist, blöd gesagt. Und das habe ich schnell müssen merken, dass egal, was du machst, du wirst nicht durch das glücklich. Du wirst vielleicht in einem Moment dich gut fühlen. Du wirst vielleicht, kann der Moment auch über Jahre gehen, das kann sehr gut sein. Aber es wird ein Moment kommen, wo auch das dir Schwierigkeiten bringt. Und wo du merkst, hey, ich bin nicht gut drauf. Obwohl es alles eigentlich stimmt. Ich mache nur Musik jeden Tag. Ich kann machen, was ich will. Ich habe genug Geld. Aber ich bin nicht glücklich. Und da habe ich gemerkt, hey, es ist eine Wahnvorstellung oder eine Scheinvorstellung, dass wenn man dort ankommt, dass man von der Musik lebt, dass nachher alles super geil ist. Und dass man sich auf den Lorbeeren ausruhen kann und dass dann eigentlich man gemacht ist. Und ja, also das war mein Ziel, ich habe es erreicht und dann hast du kein Ziel mehr und dann stehst du an einem Punkt und du siehst nicht weiter. Tune namens Umwele, wo der Startschuss für seinen raketenartigen Aufstieg in Downtempo-Olymp war. Wir machen weiter mit dem Track Sacred Hill, ein Kollabo, wo der Basler Produzent mit dem Südafrikaner Hesselberg nach dem Africa Burn produziert hat. Der Dominik spielt immer wieder an illustren Orten überall auf dem Globus verteilt, meistens für mehrere Stunden. Wenn auch du ihn willst live sehen, folgst du ihm am besten unter @dandaramusic, alles aneinander, um immer up-to-date bleiben. das Geblubber im Hintergrund begleitet, tauchen wir ein letztes Mal in den Alltag von Dandara. Er schildert seine Zukunftspläne, erklärt Hochs und Tiefs vom DJ-Alltag und droppt ein abschliessendes Statement, warum das Leben als elektronischer Musiker in der Schweiz eben dann doch ernüchternder ist als angenommen. Was ist so dein Long-Term-Plan? Wo geht es an mit dem Leben als Musiker? Also wenn ich in die Zukunft schaue, dann sehe ich die Musik immer als zentrale Rolle in meinem Leben. Aber wie lange es wirklich noch auch mein Beruf wird sein, kann ich gerade nicht sagen. Ich will zum einen nicht mit 40 noch DJ sein und jedes Wochenende in den Club spielen. Ich will aber auch nicht in 5 Jahren müssen sagen, hey, okay, das ist es und ich bin jetzt wieder Lehrer. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, welche Aspekte von deinem Job erfüllen deine Erwartungen und welche nicht? Die Erwartungen sind definitiv erfüllt, wenn ich irgendwo angeflogen werde, dort abgeholt werde und ein mega schönes Gig spiele und alles einfach super passt und man fühlt sich so ein bisschen so, alle finden einen toll und man wird super schön empfangen und man fühlt sich so ein bisschen, man fühlt sich auch gut, das ist ein sehr schönes Gefühl. Dort sind die Erwartungen auf jeden Fall erfüllt worden. Gleichzeitig aber ist genau das auch das, wo die Erwartungen eben nicht erfüllt sind. Nämlich das Reisen ist etwas, wo man sich nicht vorstellen kann, wie anstrengend das ist, wenn du am Freitag in einer Stadt spielst, direkt vom Club am Flughafen gehst, vom Flughafen direkt in den nächsten Gig musst, vielleicht 2 Stunden im Hotel kannst du sein vorher und am Tag darauf am Morgen wieder heimfliegst. Also du bist in 3 Tagen 20 Stunden im Flugzeug gewesen, in 3 Ländern und es ist einfach so anstrengend. Und es ist auch, braucht viel Energie, um nachher wieder auf ein Niveau zu kommen, wo man vorher war. Wenn du selber einem jungen Dandara 3 Tipps fürs Leben als Produzent in der Schweiz könntest geben, welches Knowledge wäre wohl das Wichtigste? Also meine Tipps wären sicher zum einen, einen Plan B zu haben, wo man kann darauf zugreifen, wenn es nicht läuft. Tipp 2 wäre, nicht zu viele Erwartungen haben, wie oder was genau es könnte sein, wenn du dort ankommst. Nimm es, wie es kommt. Bilde nicht zu viel drauf ein. Tipp 3 wäre, probiere dein Leben gleich wie das Leben wie vorher. Verändere nicht Sachen, verändere nicht deine Alltagsumstände anhand von dem, was du machst. Danke Dominik, oder besser gesagt Dandara, für den doch sehr reflektierten Einblick. Wir bewegen uns jetzt Richtung Zielgerade mit stromlastigen Klängen jenseits von «Habe ich schon mal gehört». Vibes extraordinaire. Yeah. hören wir gerade meinen absoluten Lieblingstune von Dandara, nämlich sein Edit von Africa Yeah im Original von Blé Ambolé aus Ghana. Danke, dass ihr im dritten Special von Ampere dabei gewesen seid. Wenn euch gewisse Tracks aus der Show gefallen haben, findet ihr natürlich alles zusammengesammelt in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Nicht vergessen, die Ampere-Specials werden immer von einem Video begleitet. Mal länger, mal kürzer. Check alle gängigen Socials von Virus ab für Einblick jenseits vom Tellerrand. Big ups fürs dabei sein. Ich bin der Benni und das ist Ampere auf SRF Virus. And I can't.